Als Deutschlernender hat unser Autor Masao Fukumoto schon einige kuriose Situationen erlebt. Heute kann er darüber lachen und weiß, Fehler können nicht nur gut, sondern sogar sehr wichtig sein. Vor ein paar Jahren hatte ich einen kleinen Unfall. Zum Glück war es nur ein sprachlicher Unfall, aber einer von der Art, dass er mir gut in Erinnerung blieb. In Halle, in Sachsen-Anhalt, wollte ich das Geburtshaus des Komponisten Georg Friedrich Händel besuchen. Ich war sicher, dass ich schon in der Nähe war, konnte das Haus aber nicht finden. Also fragte ich einen Passanten, ich möchte zum Geburtstag von Händel, wie komme ich dorthin? Der Mann hätte mich fragen können, haben Sie denn eine Einladung? Aber er war höflich und konnte mich aus dem Kontext heraus verstehen. Er lächelte nur und zeigte mir den Weg. Es war nicht mein einziger sprachlicher Unfall. Einmal wollte ich ein paar Freundinnen und Freunden erzählen, dass japanische Schülerinnen aus Fukushima in einem deutschen Gymnasium am Unterricht teilnehmen. Statt Gymnasium habe ich aber versehentlich das Wort Gymnastik gewählt. Die anderen, mit denen ich mich unterhalten habe, haben natürlich nicht verstanden, was ich eigentlich sagen wollte. Erst später habe ich bemerkt, dass ich Gymnastik gesagt hatte. Ich habe beschämt gelacht. Es gibt immer wieder Situationen, in denen man Wörter aus einem anderen Kontext nutzt. Sie hören sich vielleicht vertraut oder ähnlich an, trotzdem passen sie nicht. Was ich auch gelernt habe, für einige Substantive gibt es gar keinen Plural. Eine japanische Freundin von mir hat ein deutsches Ehepaar, das ihr immer gerne hilft, zum Essen eingeladen. Sie hat Chinesisch für sie gekocht. Als die Speisen auf dem Tisch stehen, erklärt sie die Zutaten. Bambussprossen, Sojabohnenkeime, dann zeigt sie auf ein paar Weißkohlstücke und sagt, und das sind Kohlen. Die Speise soll aber nicht schwarz, sondern sehr lecker gewesen sein. Kohlen ist der Plural von Kohle. Was sie nicht wusste, für das Lebensmittel Kohl verwendet man in dem Kontext überhaupt keinen Plural. Ich erinnere mich auch an eine Situation, die mich sehr beeindruckt hat. Eine Japanerin hatte gemeinsam mit einer deutschen Kollegin ein Gartenhäuschen. Sie haben zusammen die Wände gestrichen. Danach zog die Japanerin die Gummihandschuhe aus. Ihre Finger waren schwarz. Die Japanerin schaute suchend um sich und fragte, »Wo ist das Erlösungsmittel?« Das ist eine schöne und kreative Worterfindung, sogar philosophisch. Ich hätte auch lieber ein Erlösungsmittel als ein Lösungsmittel. Fehler können allen passieren. So lernt man und weiß es beim nächsten Mal besser. Deshalb muss man vor Fehlern keine Angst haben, denn Deutsch spricht man jedes Mal etwas besser. Das Kommunizieren ist am wichtigsten. Gerne auch mit Fehlern.